Erster ein Psalm. Ein Lied für den Sabbat. Zweiter, es ist gut, dem Herrn zu danken. Ich singe Lieder für dich. Dritter, am Morgen erzähle ich von deiner Liebe. Nachts erzähle ich von deiner Treue. Vierter, ich spiele Musik auf der Harfe. Ich benutze Instrumente mit Saiten. Fünfter, du machst mich froh durch deine Taten. Ich freue mich über deine Werke. Sechster, deine Werke sind sehr groß, Herr. Deine Gedanken sind sehr tief. Siebter, dumme Menschen verstehen das nicht. Sie wissen das nicht. Achter, böse Menschen wachsen wie Gras. Aber sie sterben für immer. Neunter, aber du, Herr, bleibst für immer hoch im Himmel. Zehnter, deine Feinde werden sterben. Alle bösen Menschen verschwinden. Elfter, du machst mich stark wie ein Tier. Du gibst mir neue Kraft. Zwölfter, ich sehe den Sieg über meine Feinde. Ich höre von ihrer Niederlage. Dreizehnter, gute Menschen wachsen wie Palmen. Sie sind stark wie Zedern im Libanon. Vierzehnter, sie sind im Haus des Herrn gepflanzt. Sie wachsen bei unserem Gott. Fünfzehnter, auch im Alter bringen sie Frucht. Sie bleiben stark und gesund. Sechzehnter, sie sagen, der Herr ist gut. Er ist mein Schutz ohne Fehler.